Verehrte Hörerinnen und Hörer, seien Sie willkommen zu einem neuen Niemandsland. Wenn Sie uns hören, und es ist Montag zwischen 13 und 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit, dann sind Sie live dabei. Sollte es aber morgens, abends oder nachts sein, dann hören Sie eine Wiederholungssendung auf Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Ich hoffe, Sie sind gesund und trotz der schwierigen Lage aufgrund der Pandemie optimistisch und voller Tatendrang, um beim Aufbau einer besseren, solidarischen Welt mitzuwirken. Wie immer wollen wir Ihnen heute 2 Stunden lang Kultur, Musik, Geschichte und Politik bieten, oft mit kritischen Untertönen, damit niemand allzu bequem, angepasst und denkvoll wird. Wie Sie vielleicht hören, durch das offene Studiofenster draußen tobt ein herrliches Frühlingsgewitter und eine kühle Luft kommt ins Studio herein. Es ist Montag, der 18. Mai 2020, es könnte aber auch Dienstag, der 19., Mittwoch, der 20., Donnerstag, der 21., Freitag, der 22., Samstag, der 23. oder Sonntag, der 24. Mai sein. Im Podcast und bei Kontrabanda FM ist alles möglich. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskals. Friedrich Hölderlin, Canción del Destino de Hyperion. Andáis arriba en la luz, por blando suelo, genios felices. Espléndidas prisas divinas os rozan apenas, como los dedos de la artista, las cuerdas sagradas. Carentes de destino, como el niño dormido, respiran los celestes. Con pudor preservado, en humilde capullo, florece eternamente el espíritu en ellos, y sus ojos felices contemplan la tranquila y eterna claridad. Pero a nosotros no nos es dado descansar en ninguna parte. Desaparecen, sufren los hombres, caen ciegamente de una hora en otra, como agua de roca en roca arrojada durante años a la incertidumbre. Hyperions Schicksalslied. Ihr wandelt droben im Licht auf weichem Boden, selige Genien. Glänzende Götterlüfte rühren euch leicht, wie die Finger der Künstlerin heilige Saiten. Schicksalslos wie der schlafende Säugling atmen die Himmlischen. Keusch bewahrt in bescheidener Knospe blüht ewig ihnen der Geist. Und die seligen Augen blicken in stiller, ewiger Klarheit. Doch uns ist gegeben, auf keiner Stätte zu ruhen. Es schwinden, es fallen, die leidenden Menschen blindlings von einer Stunde zur andern. Wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen, jahrelang ins Ungewisse hinab. Friedrich Hölderlin. Fast hätten wir es vergessen hier im Niemandsland. Am 20. März 1770 war der Geburtstag eines großen deutschen Dichters, Friedrich Hölderlin. Die Liebe stirbt, sobald die Götter fliehen, sagte er einmal. Vor 250 Jahren zwischen Klassik und Romantik. Der deutsche Dichter Friedrich Hölderlin wurde am 20. März 1770 in Laufen am Neckar geboren. Er starb am 7. Juni 1843 in Tübingen. Im Umfeld von Weimarer Klassik und Romantik avancierte er zu einem der bedeutendsten Lyriker deutscher Sprache. Die Elegie der Wanderer von 1797 erschien in der von Friedrich Schiller herausgegebenen Zeitschrift Horen. 1798 dichtete Hölderlin die Ode Heidelberg, das bekannteste Gedicht über die Stadt der Romantiker. In der Ode Lebenslauf postulierte er des Menschen Freiheit aufzubrechen, wohin er will. In Unter den Alpen gesungen, sieht er die Gipfel als Mittler des Gesprächs mit den Himmlischen. Er hat auch einen Roman geschrieben, einen Briefroman. In diesem Briefroman Hyperion oder der Eremit in Griechenland, den schrieb er zwischen 1797 und 99, schildert Hölderlin die Versuche der exzentrischen Titelgestalt, wie er sich ausdrückte, einen Ausgleich zwischen Geist und Natur zu finden. Diesen Idealzustand glaubt Hyperion in der Verwirklichung als Dichterprophet und in der Liebe zu Diotima zu erreichen. Gezeigt werden Versuche, sich von allem zu lösen, sich ganz auf den eigenen Geist zurückzuziehen und im Ich einen Mittelpunkt zu schaffen. Diese Versuche der Selbstverwirklichung werden immer wieder von der Natur durchkreuzt. 250 Jahre Friedrich Hölderlin. Neue Musik gibt es auch jede Menge hier im Niemandsland. Wir haben verschiedene Stile auch immer, die wir unserem Hörerpublikum präsentieren möchten. Da haben wir dann so disperse Künstler und Künstlerinnen wie Anna Depenbusch oder auch die einstürzenden Neubauten, von denen jetzt die Rede ist. Mit Crowdfunding kofinanziert und per Zufallsgenerator erstellt. Alles in allem heißt das neue Werk der Krachexperten von den einstürzenden Neubauten. Es gibt auf diesem Werk nur einen Rocker, sagt Blixer Bargeld und meint damit den Song Ten Grand Goldie, der als diabolisch freundlicher Poltergeist das neue Album der einstürzenden Neubauten eröffnet. Die Neubauten sind ein Quintett, das sich in seinem ersten Jahrzehnt den mythenumrankten 80ern im alten West-Berlin einen lautstarken Ruf erspielt hat und jetzt im 40. Jahr seines Bestehens mit Alles in allem sein vielleicht häuslichstes Werk veröffentlicht. Sänger und Texter Blixer Bargeld erklärt, er habe seit Wochen das Haus gehütet. Eine Unterhaltung, die die Taz führt, findet per Skype statt. Er nehme die Lockdown-Situation sehr ernst, schickt Bargeld gleich mal voraus. Im vor kurzem veröffentlichten Videoclip zum Song »Ten Grand Goldie« trägt er eine Atemschutzmaske. Ihr Türkis trifft sich mit dem Make-up seiner Augenbrauen. In die Schwarz-Weiß-Szenen der einstürzenden Neubauten, wie sie in ihrem Studio tanzen, sind farbige Heimvideos von Unterstützerinnen geschnitten. Jener Schwarm, der den Neubauten bereits seit 18 Jahren via Crowdfunding die Arbeit mit ermöglicht. Neubauten-Fans wohnen nicht schlecht. Das ist im Video gut zu sehen. Bassist Alexander Hacke spielt die metallene Bassfelder, ein halb Meter langes Instrument seines Kollegen N.H. Unruh, mit einem Jazzbesen. Bargels Tochter bläst dazu die Posaune. Sehr lustig anzusehen übrigens. Ten Grand Goldie puckert motorisch und wird von psychedelischen Zwischenpassagen akzentuiert, in denen Bargeld wohltemperiert sprechsingt, als habe er am Röhrenradio eine Weltumsegelung absolviert. Deutsch, Englisch und Tagalog, die weitverbreitetste Sprache auf den Philippinen. Kapitsa Patalim, das meint nah am Boden in sozialer Hinsicht. Ten Grand Goldie ist eines der Stücke, die mit Hilfe des neubauten Navigationssystems Dave entstanden sind, einer Art gelenkten Improvisation, und so ist Bargeld auch zu dieser Zeile gekommen. Gut, in diesem neuen Album im Jahr 2020 tritt bei den Neubauten tatsächlich eine marxistische Revolutionärin auf. Behäbig und schwarz, nur einen Menschen tief, fließt der Landwehrkanal durch den zweiten Song auf Alles in allem. In der dritten Strophe singt Bargeld: Ich war nicht dabei damals bei Rosa, nicht im Eden-Hotel und auch nicht danach an der Lichtensteinbrücke nach Mitternacht. Im Gespräch schildert er die Genese des Lieds. Die Melodie hat er im Kopf gehabt, das Stück auch schon seinen Titel. Am Landwehrkanal, als Gitarrist Jochen Arbeit Bargeld mit einem Satz, der nicht vervollständigt zu werden braucht, darauf hinwies, dass es dort, wo sie Rosa Luxemburg nach ihrer Ermordung 1919 durch präfaschistische Freikorps. Der Song lässt sich als eine von vielen Neubauten-Geschichtsexkursionen hören. Zeitlich und thematisch schließt er an »How Did I Die« von 2014 aus Lament an, der Studiorekonstruktion einer Performance zum Ersten Weltkrieg. Das trübe Gewässer fließt langsam vorbei. Schwarz und behäbig und nicht allzu tief. Behäbig und schwarz, nur einen Menschen tief. Ich sitze allein am Landwehrkanal. Wir trafen uns manchmal, auch manchmal bei Nacht. Berlins dunkler Himmel gab uns ein Dach. Wir hatten tausend Ideen und alle waren gut. Jetzt ist sie nicht mit dabei am Landwehrkanal. Allein am Landwehrkanal. wir trafen uns manchmal, auch manchmal bei Nacht. Berlins dunkler Himmel gab uns ein Dach. Wir hatten tausend Ideen und alle waren gut. Jetzt ist sie nicht mehr dabei. Jetzt ist sie nicht mehr dabei am Landwehrkanal. Ich bin nicht derjenige, der Protestsongs schreibt, betont Blixer Bargeld. Für ihren Agitprop berühmt war eine andere Westberliner Bandlegende, Tonsteine Scherben. Gewächs der linksradikalen Kreuzberger Wende der 60er zu den 70ern. Auf den letzten Neubautenalben gab es im Bandsound und bei Bargelds Gesang gelegentliche Anklänge an die Scherben. Am Landwehrkanal könnte nun fast als Hommage durchgehen. Warum auch nicht? Die Neubauten werden gerne in die Schublade gesteckt, auf der in großen Lettern Industrial steht. Bargeld meint, die musikalischen Referenzpunkte sind eher Krautrock und Tonsteine Scherben. Bei den Sessions zu Am Landwehrkanal war dann tatsächlich Scherbengitarrist und Mitbegründer RPS Lannruh zugange, obwohl sein Beitrag es dann doch nicht auf den Schlussmix geschafft hat. Ein Fluss mit 5, 6 Inseln. Die Taz schreibt etwas Interessantes. Tonsteine Scherben, so heißt es da in einem Artikel, kriegt dann das Kunststück fertig, politisch zu sein und Privatheit nicht zu denunzieren. Bei den einstürzenden Neubauten dringt das Politische aus einem Liebeslied. Was ich in deinen Träumen suche, ich suche nichts, ich räume auf, hieß es 2004 in Grundstück auf dem Album Perpetuum Mobile. Die erste Hälfte von Alles in Allem schließt mit Taschen, einem getragenen, mit Streichern unterfüttertem Stück. Was wir in deinen Träumen suchen, wir suchen nichts, wir warten. Dann, zwischen uns und dir, wälzt die Wogen ungeheuer ein gefräßiges Ungetüm. Eine Wolke mit kleinen Augen. Das Album Alles in Allem, einstürzende Neubauten, erschienen bei Potomac Indigo. Die Tournee beginnt aufgrund der Corona-Krise erst im kommenden Jahr. Start ist wahrscheinlich am 14. Mai 2021, Achtung, in Prag. Also Leute, warten. Auch die Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus schreibt einen längeren Artikel in der Ausgabe des zweiten Quartals von 2020. Da heißt es, unabhängiger Nonkonformismus. Für eine Band, die angetreten war, alles in Schutt und Asche zu legen, sind 40 Jahre Existenz beachtlich. Eine derart lange Karriere schafft man nur, wenn man konstant Reibung sucht und sich gleichzeitig treu bleibt. Die einstürzenden Neubauten oszillierten seit ihrer Gründung zwischen Artaud, Nietzsche, Buteau und Benjamin, Beckett und gravitätischem Leichtsinn, zwischen nihilistischer Zeitgenossenschaft und meisterlicher Formvollendung. Nun, nachdem eigentlich alle Zeichen auf Ende stehen, überraschen sie mit einem neuen Album. Liegt doch ihre letzte Studioproduktion bereits 13 Jahre zurück. 2017 gingen sie mit ihren Greatest Hits auf Tournee und zuletzt trat man verdächtig oft, Achtung, in Hochkulturhäusern wie der Elbphilharmonie auf. Der Artikel ist ziemlich lang und auch voll des Lobes. Hören wir jetzt die Musiker selbst. Abseits, vorwärts gerannt. In der Unendlichkeit bin ich auch. Alles in allem, unendlich oft vorhanden, alle auf einmal, alle auf einmal, alles auf einmal, alles in allem. Alles in allem heißt das Album und wir hatten vor der Sendung die Gelegenheit, uns mit Neubauten-Sänger und Texter Blixer Bargeld zum Video-Interview zu treffen. Die Tonqualität ist nicht ganz so perfekt, aber es ging eben nicht anders, denn Bargeld ist in Quarantäne und wir haben ihn zunächst nach dem Anfang des Albums, dem Stück Tan Grand Goldie, gefragt. Das beginnt mit so einem Rhythmus, wo man sofort weiß, das sind die Neubauten. Wie würde er diesen Neubauten Signaturrhythmus beschreiben? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber ich hätte auch bei, also Ten Grand Goldie, mal dem das anfängt, hätte ich auch sofort gesagt, Neubauten, ja. Klar, das ist so ein Synkopisieren bei Dreier auf einem Viervierteltakt, das ist irgendwie typisch Neubauten, ja. Es sind immer noch dieselben Personen. Also die Besetzung, Einsturz und Neubauten, die wir jetzt sind, die Version 3.0, die gibt es ja nun auch schon seit 20 Jahren. Aber es ist das erste Mal, dass ein Bandfoto auf dem Cover ist. Wie kommt das? Stimmt. Wir haben natürlich pflichtgemäß zur Veröffentlichung eine Fotosession durchgeführt, weil man ja immer Pressefotos etc. braucht und so weiter. Und da wuchs in mir langsam das Gefühl, ich glaube, wir packen ein Bandfoto aufs Plattencover. Die Problematik lag eher woanders, wenn wir jetzt schon vom Cover reden. Was für eine Farben? Es ist ja nicht nur ein Bandfoto, es ist ja auch noch ein Farbfoto. Nicht mal ein künstlerisches Schwarz-Weiß-Foto, sondern ein Farbfoto. Und wir operieren damit Farben auf dem Cover, eine Art Hellblau-Türkis. Und was ist denn das? Magenta-Rot oder so. Das ist alles für uns eigentlich eher ungewöhnliche Farbkombinationen. Meistens war es ja dann nur Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß-Rot oder. Und es ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass es auf einem Album so viele konkrete geografische Fixpunkte gibt. Also Berlin, Wedding, Landwehrkanal, ja. Grazer Damm. Warum gibt es da so viele Berlin-Bezüge? Naja, ganz am Anfang dieser Phase 4, die darauf angelegt war, dass wir innerhalb von einem Jahr 100 Tage ins Studio gingen, hat mich Alexander Hake gefragt, ob es irgendein Konzept gäbe oder irgendwas, an dem man sich entlanghangeln könnte. Und da habe ich gesagt, vielleicht hat es etwas mit Berlin zu tun. Dickes vielleicht. Ja. Ja. Es gab ein Stück namens Welcome to Berlin. Das hat auch lange den Platz des möglichen Titels eingenommen. Es landete aber schon 2 Monate vor Vollendung der Platte auf der Halde. Es war nichts. Zu dem Zeitpunkt hatte sich diese Berlin-Referenz schon so festgebissen, dass andere Stücke anfingen, topografische Verortungen so anzunehmen. Aus einem Stück ohne Titel wurde Wedding und aus einem anderen, was eigentlich Pantheon hieß, wurde Tempelhof und so weiter. Das war nicht mehr wegzukriegen. Es ist kein Konzeptalbum zum Thema Berlin. Es hat gar kein Thema. Aber es gibt tatsächlich geografische Verortung. Und eine, die deutlichste und autobiografischste, ist Grazer Damm. Vaterland, Verräter und Mutter, Kornblumenblau. Hier kommen die Wüstentöchter und Schlangensöhne, meine Familie, haargenau. Sie kommen von den Dächern und sie kommen von unten heraus. Und hier kommt Ten Grand Goldie. Will she pay by card? Yes, here comes Ten Grand Goldie. Kisses and depart. Mama, ist das so richtig? Capit Sabatalim. Am Boden zerstört. Would you like some tea? Here comes Tendrin Goldie. A foreign word for plant. Yes, here comes Tendrin Goldie. Now you can fix your pants. Wo man denkt, es wäre gut, ist es vielleicht nicht so. Und wo es gut nicht sein sollte, ist es vielleicht doch so. Hier kommt die ganze Brecherfamilie. Ausbrecher, Einbrecher, Wegbrecher, guten Morgen, Taganbrecher. Es klappt die große Schere, aber sie kommen von unten herauf. Sie machen ihre eigenen neuen Wege. Augen auf, Sonne an, neuer Tag, freie Bahn, die Uhr sagt Tick-Tack, Neuanfang, Tick-Tack, Tick-Tack, Neuanfang, was wartest du, hey, jetzt mach mal zu, hey, 5:12 hier, viel zu tun, ich träume Virtuos in Slow-Motion-Videos für meine kleine Freiheit. In Echtzeit alles geben, in Echtzeit Träume leben, in Echtzeit Fehler machen, in Echtzeit drüber lachen, in Echtzeit Farbe bekennen, in Echtzeit beim Namen nennen, in Echtzeit ausbalancieren, in Echtzeit improvisieren, in Echtzeit sagen, was ist, in Echtzeit sein, wer du bist, in Echtzeit gute Fragen fragen, in Echtzeit ich liebe dich sagen. Zeit läuft ab, kurz vor knapp, dreh dich um zum Publikum. Sonnenaufgang, Sturm und Drang, ich träume virtuos in Slow-Motion-Videos für meine kleine Freiheit. Zeit, in Echtzeit, in Echtzeit Liebe geben, in Echtzeit ein Leben leben, in Echtzeit außer Rand und Band, in Echtzeit übern Tellerrand, in Echtzeit Haltung zeigen, in Echtzeit bis zum Ende bleiben, in Echtzeit durch die Decke gehen, in Echtzeit auch mal Däumchen drehen, in Echtzeit minimal, in Echtzeit nicht egal, in Echtzeit Treue schwören, in Echtzeit neue Lieder hören, in Echtzeit mit allen Sinnen nochmal beginnen, in Echtzeit mit allen Sinnen nochmal beginnen. Ich träume virtuos in Slow-Motion-Videos für meine kleine Freiheit in Echtzeit. Eine weitere Musikneuvorstellung im heutigen Niemandsland ist die neue Platte, CD und Vinylscheibe gleichzeitig von Frau Anna Depenbusch. Das Album heißt Echtzeit und alle Songs sind mittlerweile auch auf YouTube anzuhören. Sofort wird klar, was den Erfolg dieser Sängerin ausmacht. Es ist die Magie ihrer Stimme. Die ist von kristalliner Klarheit und trotzdem voller Wärme. In ihren Chansons wird jeder Buchstabe hörbar. Sie bringt selbst finale Konsonanten zum Schweben. Und nichts an dieser Poesie wirkt artifiziell. Unter Anna Depenbusch kann man sich eine Erscheinung wie die Eisvogelfrau aus ihrem ersten Titel vorstellen. Glitzernd und heller leuchtend als jeder Scheinwerferschein. Sie hat der Berliner Zeitung ein Interview gegeben und daraus möchte ich nur ein paar kurze Passagen zitieren. Es wird eine Deutschlandtournee geben, das heißt, sobald die Ausgangssperre aufgehoben ist. Und sie erzählt in diesem Interview von ihrer Deutschlandtournee, die am Tag 1 endete, von ihrer Liebe zur Quantenphysik, ihren geplünderten Konten und warum sie sich nur der Kunst verpflichtet, bei allem immer richtig schwer macht. Ja, Anna Depenbusch, um 9 in ihrem Studio, was machen Sie da? Ihre neue Platte ist gerade erschienen. Sie sagt, ich zeige Bereitschaft für Inspiration, nennen Sie es Aberglaube oder Disziplin, aber ich fahre jeden Morgen in mein Studio, sitze ab 9 am Klavier und will bereit sein für das Treffen mit der Muse, denn sonst kann es nicht stattfinden. Es schwirren Lieder umher, die es noch gar nicht gibt. Und wenn sich ein Lied für mich entscheidet, soll es auch seinen Weg finden. Daher versuche ich regelmäßig zu erscheinen. Ich sitze und warte eine wichtige Routine. Ihre Lieder fliegen Ihnen also zu. Wie praktisch. Müssen Sie denn in den Text Arbeit investieren oder ist er schon dabei? Text und Harmonien kommen zusammen, sonst bleibt es nicht hängen. Ich spiele Klavier und singe dazu. Meist kommt ein Refrain oder eine Strophe. Der Rest ist Arbeit. Ich tüftle an jeder Zeile. Am 12. März begann ihre große Deutschlandtournee in Fulda und am Freitag, dem 13., war sie wieder vorbei. Da hat das Land seine Jalousien runtergelassen und die Konzertsäle geschlossen. Wie wurden Sie damit fertig, monatelange Vorbereitungen in die Tonne zu treten? Haben Sie geheult oder Tassen an die Wand geworfen? Antwort Anna Depenbusch, na, ich hab schon geweint. Nach dieser ganzen Anspannung, es gab ja eine Dramaturgie, ein Ziel und dann puff, alles weg. Ein Schicksalstag. Ich saß mit meiner kleinen Crew im Hotel, als der Tourmanager die Nachricht überbrachte, dass es jetzt nach Hause geht. Dort stellte sich Schockstarre ein. Ich war wie eingefroren, konnte nicht mal meinen Tourkoffer auspacken mit den neuen Bühnenkleidern, konnte mich 4 Wochen nicht bewegen. Dann ging es wieder. Ich habe den Schalter umgelegt und bin zurück in mein Studio. Frau Depenbusch, Sie machen sich das Leben gern schwer. Sie haben mit Echtzeit eine Live-Schallplatte in Studioqualität eingesungen. Vollkommen altmodisch wurden alle Titel allein am Klavier in einem Durchlauf auf Vinyl aufgenommen. Warum so mühsam, wenn es auch einfacher ginge? Antwort Anna Depenbusch, ich finde die Idee wahnsinnig zeitgemäß und modern, den Ton direkt an den Zuhörer weiterzugeben, zu gucken, was bietet der Augenblick. Ja, so wurden früher Platten aufgenommen und ich wollte umdenken, anders rangehen. Das verlangt natürlich Mut, weil man nachträglich gar nichts mehr ändern kann. Aber ich wollte der ganzen Selbstoptimierung, dem Perfektionismus, alles immer endlos zu schleifen und zu polieren, etwas entgegensetzen. Das Interview in seiner Gänze ist zu lesen in der Ausgabe der Berliner Zeitung vom vergangenen Samstag, dem 9. Mai 2020. Anna Depenbusch ist Jahrgang 1977. Sie wuchs in Hamburg auf. Sie trat schon als Schülerin in Bands und Jazz-Ensembles auf. 2005 veröffentlichte sie ihr erstes von bislang 7 Alben. Bekannt wurde sie 2010 nach einem Auftritt bei Inas Nacht mit Titeln wie Tim und Tina sowie einem Duett mit Mark Forster. Sie schreibt auch unter Pseudonymen. Depenbusch spielte ihr aktuelles Album Echtzeit auf ihrem eigenen Label Liedland Records in den Emil Berliner Studios ein. Ihre Tournee, wie gesagt, musste sie abbrechen, aber am 23. September holt sie ihr Konzert im Admiralspalast nach. Die Platte kann man auch kaufen, bis dahin auf ihrer Webseite www.annadepenbusch.de/shop. Du sagst, ich kann mich nicht entscheiden, ich meine nie etwas ernst. Du sagst, ich lass mich nur so treiben durch die Welt und durch dein Herz. Ich sag, da irrst du dich gewaltig. Ich hab so ein Gefühl, mein Leben mit dir teilen ist das, was ich will. Ich bin dabei, für immer wir zwei. Bist du dabei, für immer wir zwei. Sag ich ja. Ich bin dabei, für immer wir zwei. Bist du dabei, für immer wir zwei. Ich bin dabei, für immer wir zwei. Bist du dabei, für immer wir zwei. La. Nicht entscheiden, ich mein nie etwas ernst. Du sagst, ich lass mich nur so treiben durch die Welt und durch dein Herz. Ich sag, da ist es dich gewaltig. Ich hab so ein Gefühl, mein Leben mit dir teilen ist das, was ich will. Mein Leben mit dir teilen ist das, was ich will. Ich bin dabei, für immer wir zwei. Bist du dabei? Für immer wir zwei. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 163. Die Vorkriegszeit. Dritter Teil. No pasarán. Pasaremos. Und 19 de junio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es toda España. Los bravos hombres del pueblo. Wie in anderen europäischen Ländern fand auch ein Teil des reaktionären Establishments Spaniens Gefallen an den Gedanken des Faschismus oder zumindest an dem, was sie darunter verstehen wollten. eine politische Lösung zur Begegnung der sozialen Umwälzungen und Krisenerscheinungen, die nach dem Ersten Weltkrieg aufgebrochen und in Spanien mit der Errichtung der Republik virulent geworden waren. Die erste faschistische Gruppierung Spaniens, die Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, JONS, fand noch keine Unterstützung durch die besitzenden Schichten. Die Gründe lagen im politischen Programm dieser Gruppe um Ramiro Ledesma Ramos, der neben nationalistischen Parolen auch revolutionäre und sozialistische Ziele verfolgte und explizit die Dekadenz der traditionellen Eliten geißelte. Etwas anders gelagert war der Fall der zweiten faschistischen Gruppierung um José Antonio Primo de Rivera, den Sohn von Diktator Miguel Primo de Rivera. Nach der Hinwendung von Primo de Rivera zum Faschismus italienischer Prägung sowie den mangelnden Erfolgen der JONS sahen reaktionäre Kreise in dem begabten Redner die ideale Führungsfigur einer gegenrevolutionären Partei faschistischer Prägung. Im August 1933 traf sich José Antonio Primo de Rivera mit Pedro Sainz Rodríguez, einem der führenden Monarchisten, die für die Rückkehr des exilierten Königs kämpften und Mitglied von Acción Española. Bei dieser Gelegenheit trafen beide Seiten eine Übereinkunft zur Schaffung einer faschistischen Partei. Im Anschluss hieran traf Primo de Rivera in Biarritz mit den zentralen Gestalten von Acción Española zur Abstimmung von politischen Aktivitäten zusammen und erhielt hierzu auch beträchtliche finanzielle Zuwendungen. Bevor wir an dieser Stelle weiter die Kräfte des sich formierenden faschistischen Lagers beschreiben, ein paar Worte zu José Antonio Primo de Rivera. Der wurde 1903 in Madrid geboren und begann als Spross einer großbürgerlichen Familie zunächst eine Juristenlaufbahn. Nach dem Fall der Diktatur unter seinem Vater, General Miguel Primo de Rivera, versuchte er zunächst, dessen Politik innerhalb der Unión Monárquica, monarchistische Union, fortzuführen. Nach Ausrufung der Republik verfestigte sich sein antiparlamentarisches und antiliberales Weltbild. 1933 gründete der charismatische Redner die Falange Española als totalitäre, nationalistische und antimarxistische Partei, die sich insbesondere an der faschistischen Partei Italiens orientierte. Sowohl Hitler als auch Mussolini sahen in Primo de Rivera den möglichen künftigen Führer eines faschistisch regierten Spanien. Bei den Parlamentswahlen von 1933 errang Primo de Rivera in seinem Wahlkreis Cádiz ein Abgeordnetenmandat. Im Februar 1934 fusionierte die Falange mit den ebenfalls faschistischen Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, JONS. Auf dem ersten Kongress der Falange Española und der JONS im Oktober desselben Jahres wurden die dezidiert faschistischen Parteiprinzipien verfasst und Primo de Rivera zum Führer der Organisation gewählt. Bei den Parlamentswahlen vom Februar 1936 erlebte die Partei ein Debakel und errang kein einziges Mandat. Einen Monat später wurde Primo de Rivera verhaftet und in das Gefängnis von Alicante überführt. Von dort aus sprach er sich für die Unterstützung der militärischen Erhebung am 18. Juli aus. Im Rahmen eines Prozesses als Rädelsführer der Rebellion wurde er zum Tode verurteilt und am 20. November hingerichtet. Primo de Rivera wurde während der gesamten Diktatur Francos als mythischer Führer verehrt. Angesichts der Ausbreitung des Faschismus in Europa nach der Machtübernahme Hitlers und in gewisser Weise in Analogie zu der in Deutschland Anfang 1933 für möglich gehaltenen Allianz zwischen dem konservativen Establishment und der NSDAP, haben wir es also mit einer gezielten, durch reaktionäre Kreise angestoßenen Stärkung einer faschistischen Bewegung zu tun, die eine Organisation zur Lenkung und Einbindung der Massen mit dem Ziel etablieren sollte, die angestrebte soziale Ordnung zu sichern. In der Tat sah auch die NSDAP in der Falange, anders als im Fall von Ceda, eine Partei faschistischer Prägung. So wurde Primo de Rivera, der Anfang Mai 1934 nach Deutschland reiste, sogar von Hitler empfangen, galt er doch als möglicher künftiger Führer eines faschistisch regierten Spaniens. Eine Finanzierung der spanischen Falange stand allerdings offenbar außer Frage. In der Logik des NS-Systems hätte eine Regierungsübernahme durch Primo de Rivera auch ohne Geldhilfen eine Annäherung an Berlin erbracht. Spanien stand zu der Zeit zudem außerhalb der Interessenssphäre des Dritten Reichs. Die Kontakte von Primo de Rivera mit Mussolini sollten indes eine deutlich größere politische und finanzielle Bedeutung für die Falange bekommen. Sollte also die faschistische Idee in Spanien Verbreitung finden, wollte die Reaktion daran teilhaben und die Entwicklung in ihrem Sinne lenken. Ausdrücklich sollte dabei die Unterordnung des spanischen Faschismus unter die Interessen der Geldgeber erfolgen und ihren Zielen dienen. Den Kreisen um Acción Española gelang sogar im Februar 1934 die Fusion beider faschistischer Gruppen zu einer einheitlichen Partei mit dem Namen Falange Española y de las Jons. Wenngleich Falange und Acción Española als gemeinsame Ziele den Kampf gegen den Liberalismus, Parlamentarismus, das Parteienwesen und die Demokratie hatten, wurden jedoch bald grundlegende ideologische Divergenzen sichtbar. Der insbesondere durch Ledesma Ramos vertretene Agnostizismus und Antimonarchismus sowie seine sozialrevolutionären Vorstellungen machten die faschistische Partei für die Monarchisten und Adligen immer weniger akzeptabel. Hinzu kam, dass Primo de Rivera bei seinen öffentlichen Auftritten einen besonderen Schwerpunkt auf die soziale Frage legte und den Kapitalismus in Spanien geißelte. Zudem wurde ihm vorgehalten, sich allzu sehr auf die Rhetorik zu konzentrieren und nicht im erwünschten Umfang den Straßenkampf zu propagieren. Die Monarchisten erwarteten insbesondere eine Stärkung des Milizcharakters von Falange, um durch deren Einsatz das republikanische System zu erschüttern und zu destabilisieren. Zwar erfolgte noch einmal aufgrund der finanziellen Abhängigkeitsverhältnisse ein Abkommen auf der Grundlage der Übereinkunft von August 1933, in dem Primo de Rivera dem Führer der Alfonsisten, Antonio Goicoechea, die Unterstützung der politischen Ziele der Monarchisten zusagte. Der Bruch wurde aber letztendlich unausweichlich, als in den Ende 1934 verfassten Parteistatuten der Falange schließlich jeglicher Bezug zur Monarchie fehlte, eine laizistische Position vertreten und die Institution der katholischen Kirche den Staatszielen untergeordnet wurde. Darüber hinaus standen soziale Reformen wie die Verstaatlichung des Bankenwesens und eine radikale Agrarreform auf der Agenda. Zudem stellte die Falange im letzten Punkt des Grundsatzprogrammes die Vorrangstellung der Partei gegenüber allen anderen politischen Gruppierungen heraus. Die traditionalistische Auffassung der zu errichtenden Ordnung war, wie nun offenkundig wurde, nicht vereinbar mit einem genuin faschistischen Staatskonzept, bei dem alle Bestandteile der Gesellschaft auf die Staatsziele hin auszurichten waren und sogar über den Leitbildern der katholischen Doktrin standen. Auch das faschistische Ideal des charismatischen Führers, der durch die Volksmassen auf seine Position gehoben wird, hatte im Weltbild der Reaktion keinen Platz. Primo de Rivera sollte es allerdings nicht gelingen, ähnlich wie in Italien oder Deutschland, die Massen zu begeistern. Die Wahlerfolge blieben unbedeutend. Im November 1933, als die Falange erstmals bei Parlamentswahlen antrat, erhielt die faschistische Partei lediglich 2 Mandate, namentlich für den Marqués von Eliseda, ebenfalls ein Mitglied von Acción Española, und für Primo de Rivera. Und beide errangen ihr Mandat zudem dank der persönlichen Unterstützung, die sie durch das Establishment und die patriarchalischen Strukturen in ihren Wahlkreisen erfuhren. Bei den Wahlen vom Februar 1936 erhielt die Falange lediglich 0,4% der Stimmen. Organisationen wie die Falange wiederum trugen jedoch maßgeblich dazu bei, die gewaltsame Auseinandersetzung auf die Straßen zu tragen, um auf diese Weise das System weiter zu destabilisieren und einen Staatsstreich zu provozieren. Die sich hochschraubende Gewaltspirale sollte jegliche rationale Debatte unmöglich machen. Um den Wahlsieg anlässlich der Wahlen vom November 1933 in keinem Fall zu gefährden, ging Gil Robles Wahlbündnisse mit radikal antirepublikanischen Kräften sowie mit der katalanischen radikalen Partei von Alejandro Leroux ein, die aus der Koalition mit dem linksrepublikanischen Lager ausgeschert war. Der Wahlsieg der Rechten war aufgrund des Wahlsystems überwältigend. Die faschistische Rhetorik von Gil Robles und seine Weigerung, einen Treueeid auf die Republik abzulegen, hatten allerdings zur Folge, dass Staatspräsident Alcalá Zamora mit der Regierungsbildung nicht den Führer der CEDA beauftragte, sondern vielmehr Alejandro Leroux, den Führer der katalanischen radikalen Partei. Die neue Minderheitsregierung, die wiederum durch die CEDA unterstützt wurde, machte sich nun daran, einen Teil der Reformgesetze außer Kraft zu setzen und etwa im Hinblick auf das Agrarreformgesetz nicht weiter umzusetzen. Bereits enteignetes Grundeigentum wurde teilweise wieder zurückübertragen. Insbesondere wuchsen die Spannungen der Zentralregierung mit der durch die Esquerra Republicana regierten katalanischen Generalitat unter Lluís Companys sowie mit regionalistischen Kräften im Baskenland. Den zentrifugalen Kräften der historischen Regionen wurde massiv entgegengewirkt. Zur Biografie des katalanischen Politikers Lluís Companys. Lluís Companys wurde 1882 in El Tarós bei Lérida als Sohn eines Landwirtes geboren. Nach einer beruflichen Tätigkeit als Rechtsanwalt wirkte er ab 1917 als Mitglied einer republikanischen linkskatalanischen Koalition, zunächst im Stadtrat von Barcelona. Er ging in Opposition zu der Diktatur von Primo de Rivera und trat für die Interessen der Landarbeiterschaft ein. Aufgrund seiner politischen Aktivität wurde er häufig inhaftiert. Im April 1931 wurde er von den Kräften der Esquerra Republicana de Catalunya zum Bürgermeister von Barcelona gewählt. Nach Verabschiedung des Autonomiestatuts für Katalonien wurde er Ende 1932 zunächst Präsident des katalanischen Parlaments und ein Jahr später, nach dem Tod von Francesc Macià, Präsident der katalanischen Regierung, der Generalitat. Aufgrund seiner maßgeblichen Beteiligung an dem katalanischen Aufstand vom Oktober 1934 wurde er zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt, kam nach dem Sieg des Linksbündnisses im Februar 1936 allerdings wieder frei und übernahm erneut die Führung der Generalitat. Nach dem Scheitern des Putschversuches blieb er trotz grundlegender ideologischer Divergenzen mit den Anarchisten an der Spitze der Generalitat. Er konnte aber die fortschreitende Entmachtung der Regionalregierung durch die Zentralregierung unter Juan Negrín nicht verhindern. Nach der Besetzung Kataloniens durch die Nationalisten floh er nach Frankreich. Dort wurde er nach der deutschen Besetzung des Landes von der Gestapo verhaftet und an die spanischen Behörden ausgeliefert. Mitte Oktober 1940 wurde er in Barcelona hingerichtet. Nicht wegen des Hungers, nicht wegen der Fetzen, auch nicht wegen der eingesetzten Verbrechen. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 163. Literaturhinweis. Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg – Geschichte eines europäischen Konflikts« von Carlos Collado Seidel. Das Buch ist im Verlag C.H. Beck, OHG München, 2006 erschienen. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás mi corazón en un barco. Me verás cruzar el puente en un barco. Venga, váyase de aquí, señora. ¿Qué gritas? ¿Una vergüenza? ¡Sí, señora! ¿Quieres escribir? Ya sabes mi paradero. ¿Quieres escribir? Ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Setzt mein Herz zwei Schläge aus. Ich habe drei Sekunden zu entscheiden, was ich brauche. Es scheint, als hätte jemand über Nacht alle Wegweiser verdreht. Und wir müssten uns verlaufen. Doch ich weiß, wohin ich. Ich gehe, hey, als wär's keine Navigation. Ich bin Sender und Empfänger in einer Person. Hey, Kommunikation. Ich bin Sender und Empfänger in einer Person. Ich möchte mir noch ein Rätsel sein, wo alles klar und deutlich ist. Denn so vieles prasselt auf uns ein, wenn man sich selbst vergisst. Unter den Augen von allem setze ich mich ab. Die letzten Worte sind gesprochen, auch wenn keiner mehr was sagt. Ich gehe herzwärts, keine Navigation. Ich bin Sender und Empfänger in einer Person. Ich bin Sender und Empfänger in einer Person. Ich vergesse euch, ich vergesse euch. Mein Herz liegt da auf der Welt verstreut. Nur dort kann der mich finden, der mich sucht. Ich vergesse euch, ich vergesse euch. Mein Herz liegt da auf der Welt verstreut. Nur dort kann der mich finden, der mich sucht. Und damit schließe ich das Buch. Herzwärts, keine Navigation. Ich bin Sender und Empfänger in einer Person. Herzwärts, keine Navigation. Ich bin Sender und Empfänger in einer Person. Vor wenigen Tagen ist der Dramaturg und Schriftsteller Rolf Hochhuth im Alter von 89 Jahren gestorben. Schon mit seinem Debüt sorgte Rolf Hochhuth für einen Skandal. Das Schauspiel Der Stellvertreter von 1963 macht ihn berühmt und auch umstritten. Die letzten Jahre seines langen Lebens verbrachte Rolf Hochhuth in seiner Berliner Wohnung unweit von dem Holocaust-Denkmal. Das passte irgendwie, denn ein Mahner war der bekannte Dramatiker schon immer. Ein sehr umstrittener Mahner, der ohne Scheu sagte, was er dachte. Rolf Hochhuth hatte sich bereits kurz nach der Wiedervereinigung in seinem Stück Wessis in Weimar sehr kritisch mit dem historischen Tag auseinandergesetzt. In seinem Stück beschreibt er, wie die Menschen aus den neuen Bundesländern mit Wissen der Politiker systematisch ausgeplündert, gedemütigt und kolonialisiert wurden, wie er zum Ausverkauf der DDR-Wirtschaft an den Westen steht und ob sich vielleicht seine Meinung geändert hat. Rolf Hochhuth. Ich würde das Stück heute viel radikaler schreiben. Denn als ich es damals geschrieben habe, konnte ich noch gar nicht wissen, dass die BRD die totale Entrechtung und Verarmung der Ostdeutschen herbeigezwungen hat. Bleiben wir mal bei diesem Grundstück. Dieses Grundstück ist das letzte riesige Bauvorhaben der DDR gewesen. Es war gedacht für Bonzen, denn man hätte sich aus den Fenstern über die Mauer ablassen können. Aber die konnten nicht mehr einziehen, denn wie die Chinesen sagen, ist das Haus fertig, kommt der Tod, war die DDR fertig, als dieses Bauvorhaben war. Die DDR hatte ihren Bauarbeitern versprochen, dass sie beteiligt werden an diesen Gebäuden. Was hat die BRD gemacht? Sie hat das Ganze an einen einzigen Schweizer verhökert, der die Mieten gesteigert hat. In der DDR gehen unzählige Geschäfte kaputt durch Mietwucher. Die Bundesrepublik ist der Staat ohne jedes soziale Gewissen. Sie vernichtet gezielt ihren Mittelstand. Etwa 10% der Deutschen gehören fast 70% von allen Gebäuden und jedem Stück Land. Hochhuth hat die Aufgabe des Dramatikers immer als eine politische verstanden und geriet deshalb regelmäßig mit Politikern und Kulturschaffenden aneinander. Die Recherchen zu seinem Theaterstück Juristen von 1979 trugen entscheidend dazu bei, dass der ehemalige NS-Marinerichter Hans Filbinger, damals noch amtierender Ministerpräsident Baden-Württembergs, im August 1978 von seinem Amt zurücktreten musste. Hochhuth hatte ihn öffentlich einen furchtbaren Juristen genannt. Schon früh legte der Dramatiker den Schwerpunkt seines Schreibens auf die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Geboren am 1. April 1931, erlebte er 1945, zwei Tage nach seinem Geburtstag, den Einmarsch der Amerikaner in seiner Geburtsstadt Eschwege. Ein einschneidendes Erlebnis für den 14-Jährigen. In den 1960er Jahren wurde Hochhuth zu einem der Hauptvertreter des sogenannten Dokumentartheaters. Seine Stücke arbeiten mit dokumentarischem Material, das Hochhuth in aufwendiger Recherche zusammenfügt und mit fiktionalen Elementen mischt. Gleich sein erstes Schauspiel, Der Stellvertreter, ein christliches Trauerspiel, sorgte 1963 international für Aufsehen. Die Inszenierung von Erwin Piscator löste bei ihrer Premiere im Februar 1973 in Berlin einen Skandal aus und machte Hochhuth weltbekannt. In dem Stück stellt er die Frage nach der Mitschuld der katholischen Kirche an der Verfolgung und Ermordung der Juden durch die Nationalsozialisten. Ein Diplomat muss manches sehen und schweigen, lässt Hochhuth Papst Pius XII. Sagen. Der Dramatiker wirft dem Oberhaupt der katholischen Kirche vor, sich trotz seines Wissens über den Holocaust nicht ausreichend für die Juden eingesetzt zu haben. Aber auch in anderen Ländern sorgte Hochhuth für Skandale. In seinen Stücken nahm er kein Blatt vor den Mund. In dem Stück Soldaten-Nekrolog auf Genf von 1967 warf er Winston Churchill eine Mitverantwortung für die Luftangriffe der Briten auf deutsche Städte im Frühjahr 1943 vor. Seine Andeutung, Churchill habe angewiesen, den Chef der polnischen Exilregierung, Władysław Sikorski, ermorden zu lassen, sorgte beim Erscheinen des Buches für großen Unmut. Aufführungen in Großbritannien wurden verboten. Hochhuth wurde mehrfach verklagt. In dem Stück bezog sich der Autor auch auf Veröffentlichungen des umstrittenen britischen Autors David Irving. 2005 kam es zum Eklat, weil Hochhuth in einem Interview Irving vor dem Vorwurf, er leugne den Holocaust, in Schutz nahm. Die Deutsche Verlagsanstalt weigerte sich anschließend, Hochhuths Autobiografie zu veröffentlichen. Später relativierte Hochhuth seine Aussagen. Der gesellschaftlichen Bedeutung, die man Hochhuth in den ersten Jahrzehnten seines Schaffens zusprechen konnte, konnte er später nicht mehr gerecht werden. Kritiker warfen ihm vor, dass er mit bewusst angelegten Skandalen Aufmerksamkeit erzeugen wollte. Katrin Bettina Müller schreibt in der Taz über Rolf Hochhuth Folgendes. Sie sagt: Wie meine älteren Schwestern und ihre Freunde über Rolf Hochhuth mit Anerkennung, Bewunderung und Respekt redeten in den 60er Jahren, erinnere ich mich noch. Er zerriss den Vorhang, der in Deutschland gern vor die faschistische Vergangenheit gehängt wurde. Sein Stück Der Stellvertreter, 1963 von Erwin Piscator in Berlin uraufgeführt, führte mitten hinein in die Vernichtung der Juden, mit Monologen von Frauen, Männern und Kindern, die in einem Zug sitzen, der ins Todeslager rollt. Das Stück kritisierte die Rolle der katholischen Kirche, ihren mangelnden Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Die Premiere in Berlin war eine Sensation und löste eine Debatte über die Vergangenheit aus, nicht nur in Deutschland, auch international. Soweit Frau Müller in der Taz. Die Philosophin Hannah Arendt fand das Stück zwar nicht gelungen, aber die Frage, die Hochhuth aufwirft, ist sehr legitim. Warum hat der Papst nie öffentlich gegen die Verfolgung und schließlich den Massenmord an den Juden protestiert? Kritiker warfen Hochhuth vor, von der Frage nach der deutschen Schuld ablenken zu wollen. Aus heutiger Sicht markiert Der Stellvertreter eine neue Phase, nicht nur ein neues Kapitel in der Geschichte des westdeutschen Nachkriegstheaters, sondern auch in der geschichtspolitischen Beschäftigung mit dem Erbe des Nationalsozialismus. Schließlich sorgte Hochhuth 1993 mit dem Stück Wessis in Weimar für Schlagzeilen. Auch wegen des öffentlich ausgetragenen Streits zwischen Hochhuth und dem inszenierenden Regisseur Einar Schläf, dem Hochhuth groben Unfug und Regiewillkür vorwarf, die Unversöhnlichkeit der späten Jahre war hier schon deutlich zu spüren. Einen epochalen Theaterabend nannte Oliver Reese, Intendant des Berliner Ensembles, die Wessis in Weimar am Dienstag in einer Stellungnahme. Weiter hieß es, das Berliner Ensemble trauert um einen leidenschaftlichen Autor, der sein Leben ganz ohne Frage dem Theater verschrieben hatte. Unser Beileid gilt seiner Familie. Nun ist der große Mahner für immer verstummt. Und auch wir im Niemandsland haben die Fahnen auf Halbmast gehisst. Wir trauern um einen großen kritischen Geist. Ich hab geträumt, der Winter wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Es war Frieden bei den Menschen und unter den Tieren. Das Paradies. Der Traum ist. Der Traum ist aus, aber ich werde alles geben, dass da Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass da Wirklichkeit wird. Ich hab geträumt, der Krieg wär vorbei, du warst hier. Und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer. Es gab keine Waffen und keine Kriege mehr. Das war das Paradies. Der Traum ist aus. Der Traum. Ich weiß nur eins, und da bin ich sicher. Dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. Der Traum ist ein Traum zu jeder Zeit. Aber nicht mehr lange, mach dich bereit für den Kampf um Paradies. Wir haben nichts. Es ist Montag, der 18. Mai 2020. Ich begrüße Sie zu den Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Die erste Nachricht kommt aus Madrid, Spanien. Da gab es nämlich Proteste, und zwar von den Reichen und den Rechten und von denen nochmal den ganz Dummen. Rechte demonstrieren in Madrid. Das Innenministerium befürchtet mittlerweile Aufruhr wegen der Corona-Krise. Ausgerechnet in Madrid formiert sich derzeit eine reaktionäre Bewegung, die die Corona-Epidemie leugnet und an einem der am meisten vom neuartigen Coronavirus betroffenen Orte Spaniens. Wochenlang waren die Krankenhäuser der Hauptstadt überlastet, provisorische Kliniken mussten gebaut und Gebäude zu Leichenhallen umfunktioniert werden. Bisher sind es vor allem Dutzende Rechte und Bewohner des reichen Viertels Salamanca, die seit Anfang der Woche täglich für einen Rücktritt der Regierung demonstrieren, ohne dabei den vorgegebenen Mindestabstand einzuhalten. Für sie handelt es sich bei der Corona-Epidemie um eine kommunistische Verschwörung mit dem Ziel, den Spaniern ihre Freiheit zu nehmen. Mit der Präsidentin der Region Madrid, Isabel Díaz Ayuso, von der rechten Volkspartei PP, haben die Protestierenden eine mächtige Verbündete. Am Mittwoch warnte sie zudem die Zentralregierung vor noch größeren Demonstrationen. Sobald die Menschen auf die Straße dürfen, wird ihnen der jetzige Protest wie ein Witz vorkommen. Für den 23. Mai ruft die faschistische Vox-Partei in Madrid zu einem Autokonvoi für Spanien und seine Freiheit auf. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, soweit ist es gekommen. Der rechte Verschwörungszirkus hat auch hier voll eingeschlagen. Obgleich die Ausgangssperre mit dem Rückgang der täglichen Anzahl von Neuinfektionen vor 2 Wochen gelockert wurde und auch alle Menschen wieder arbeiten gehen dürfen natürlich in Anführungsstrichen, sehen die Protestierenden ihre wirtschaftliche Freiheit in Gefahr. Seit Freitag gilt in Spanien zudem eine 2-wöchige Zwangsquarantäne für in das Land Einreisende. Viele fürchten nun noch mehr um den diesjährigen Tourismus, eine der Haupteinnahmequellen des Landes. Am Dienstag zog Konsumminister Alberto Garzón von der Vereinigten Linken, Izquierda Unida, die Wut der Tourismusbranche auf sich, nachdem er den spanischen Tourismussektor als prekär und saisonal sowie nur gering wertschöpfend bezeichnete. Dabei hatte Garzón, der auch Mitglied der kommunistischen PCE ist, eigentlich nur die besorgniserregende Wirtschaftslage beschrieben. Zeugen der Lage, in dem sich der spanische Tourismus befindet, sind große Teile der in den vergangenen Wochen zum Heer der Erwerbslosen hinzugestoßenen, mehr als 500.000 seit März. Der Großteil ihrer Verträge war befristet gewesen, weshalb sie nicht in das Kurzarbeitergeldprogramm aufgenommen werden konnten, das die Regierung im großen Stil aufgestellt hat. Bereits 3,3 Millionen Spanierinnen und Spanier profitieren von der Maßnahme, die EU-Arbeitsministerin Yolanda Díaz zu verantworten hat. Unterdessen deckte die katalanische Tageszeitung La Vanguardia am Mittwoch ein internes Papier des Innenministeriums auf, in dem das Amt vor Demonstrationen, Aufruhr und Kriminalität durch Unabhängigkeitsbefürworter warnt. Darin heißt es, die paramilitärische Polizei Guardia Civil befürchte, dass es im Rahmen der Corona-Krise mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Sabotageakten und Auseinandersetzungen mit Independentistas kommen werde. Getragen würden solche Proteste insbesondere von den Ärmsten, da die kommende Wirtschaftskrise die am stärksten Benachteiligten, die ihre Grundbedürfnisse nicht befriedigen könnten, treffen werde. Vor allem katalanische Politiker hatten in den letzten Wochen signalisiert, dass sie nicht mit dem Krisenmanagement der Zentralregierung einverstanden sind. Sprecher der republikanischen Linken, ERC, ERC, warfen Madrid vor, die Regierung von Katalonien während der Krise faktisch entmachtet zu haben, weshalb die Partei am Mittwoch der vergangenen Woche auch ihren ungeschriebenen Pakt mit der Zentralregierung aufkündigte und gegen die Verlängerung des Alarmzustandes stimmte. Die Bilder, die man aus Madrid gesehen hat in den letzten Tagen, diese sogenannten Aufruhrdemonstrationen aus dem reichen Viertel, ja, geben uns einen kleinen Vorgeschmack auf das, was die Rechte nun vorhat. Sie wird sich neu formieren und wird versuchen, die Kosten der Corona-Krise natürlich wie immer auf die Armen abzuwälzen und selbst natürlich versuchen, nichts abzugeben von ihren Millionen oder Milliarden, die sie haben, von ihren Steuerprivilegien vor allen Dingen. Man sah da groteske Szenen, wie zum Beispiel ein Typ mit teurer Markenkleidung und einem Golfschläger gegen eine Laterne schlug. Spöttisch werden diese Leute auch die Borja Maris genannt. Das sind so witzige Namen, die die Reichen tragen. Dann gab es etwas sehr Lustiges. In einem Kommentar der Cadena Ser wurde der Name Polo Flauta genannt. Ein lustiges Wortspiel, das man schwer nur einem Deutschen erklären kann. Polo Flautas sind Protestierende, die schicke, teure Polo-T-Shirts tragen. Eine Anspielung auf die sogenannten Perro Flautas und die Yayo Flautas. Das sind alles Begriffe aus der Protestwelle der 2008er Bewegung hier in Spanien. Aus dem 14M. Besonders grotesk und hart für die Menschen sieht es mittlerweile auch in Brasilien aus. Ex-Präsident Lula kritisiert Bolsonaros Umgang mit der Corona-Epidemie. Die Zahl der Infektionen steigt mittlerweile dramatisch an. Brasiliens ehemaliger Präsident Luiz Inácio Lula da Silva der war von 2003 bis 2011 an der Regierung, hat seinem ultrarechten Nachfolger Jair Bolsonaro vorgeworfen, wegen unzureichender Maßnahmen gegen eine Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einen Genozid zu verursachen. Die Regierung in Brasilia mache aus jedem, der sich vor dem Erreger fürchte, einen Feind, kritisierte Lula am Donnerstag, Ortszeit, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Zudem betonte der linke Ex-Präsident, Bolsonaros Aufrufe zur Öffnung der Wirtschaft trieben das Land ins Chaos. Der amtierende Staatschef hatte die durch das Virus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 wiederholt als kleine Grippe verharmlost, Grippchen, und sich gegen Restriktionen zur Eindämmung der Pandemie ausgesprochen. Auch am Donnerstag kritisierte er gegenüber Journalisten in Brasilia die in einigen Bundesstaaten verordneten Maßnahmen und forderte deren Ende. Die Wirtschaft des Landes befinde sich im Krieg, weshalb sich die Unternehmer gegen Einschränkungen stemmen sollten. Laut Zahlen der Johns Hopkins Universität vom Freitag sind in Brasilien mittlerweile 203.165 Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Fast 14.000 starben. Gegenüber der Vorwoche stieg die Zahl der Neuinfektionen nach Berechnungen von Spiegel Online um 39%. Lula verurteilte auch den Einsatz der Armee im Land. So erklärte er, es gebe heute weniger Zivilisten als Militäroffiziere im Präsidentenpalast. Die Armee habe unter Bolsonaro sogar mehr Einfluss in der Regierung als während der Militärdiktatur. Angesichts der Attacken auf die Demokratie, demokratische Institutionen und das brasilianische Volk müsse Bolsonaro des Amtes enthoben werden, forderte Lula weiter. Er sei jedoch dagegen, dass eine Bewegung für ein Amtsenthebungsverfahren von einer politischen Partei ausgehe. Bolsonaro steht derzeit unter verschärftem Druck durch die Justiz. Im April hatte das oberste Gericht die Bundespolizei angewiesen, Anschuldigungen gegen den Präsidenten wegen Einmischung in die Polizeiarbeit zu untersuchen. Diese wurden vom inzwischen zurückgetretenen Justizminister Sergio Moro erhoben. Dabei gehe es um politische Einflussnahme auf die Besetzung hoher Posten. In der Internetausgabe der Jungen Welt gibt es ein Interview am heutigen Montag mit Frau Gabriele Heinicke. Es geht da um Demonstrationen unter der Seuchenverordnung, um falsche Freunde des Grundgesetzes und Blaupausen für später. Es geht um die Corona-Krise. Gabriele Heinicke ist Rechtsanwältin in Hamburg und Mitglied im Bundesvorstand des Republikanischen Anwältinnen- und Anwältevereins e.V. Quer durch die Gesellschaft laufen derzeit Diskussionen über die Verhältnismäßigkeit der staatlichen Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Sie haben seit Beginn der Einschränkungen mehrere Hamburger Organisationen und Bündnisse, zuletzt auch am 1. Mai, beraten und vor Gerichten vertreten, um das Versammlungsrecht durchzusetzen. Wie war die Haltung der Hamburger Behörden? Antwort Frau Heinicke. Die Polizei ging davon aus, dass alle Versammlungen aufgrund der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 verboten sind. Nicht das Grundgesetz, sondern die Verordnung sei anzuwenden. Versammlungen seien nur im Zuge der Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach der Seuchenverordnung zulässig. Seit Mitte, Ende März geht das so. Jemand meldet eine Versammlung an und die Polizei erklärt, sie werte das als Antrag auf Ausnahmegenehmigung nach der Verordnung. Sie fragt die Gesundheitsbehörde nach ihrer Einschätzung der Gefährdung. Die stützt sich auf die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, das Versammlungen aus virologischer und epidemiologischer Sicht für Teufelszeug hält. Wenn Menschen nicht mehr zusammenkommen, gibt es logischerweise weniger Ansteckung und niedrigere Reproduktionsraten. Das gilt allerdings für alle Lebensbereiche. In Hamburg endeten Versammlungsanmeldungen bis Ostern alle ohne Auflagenbescheid, nur mit dem Hinweis, die Voraussetzungen einer Ausnahme vom generellen Verbot lägen nicht vor und die Versammlung sei unmittelbar aufgrund der Corona-Verordnung verboten. Wir sind dagegen mehrfach vor das Verwaltungsgericht gezogen. Frage: Waren Sie dabei erfolgreich, Frau Heinicke? Nein, ich war ziemlich erfolglos. Das liegt auch daran, dass die Entscheidungen der Versammlungsbehörde oft so kurz vor der beabsichtigten Aktion bzw. Kundgebung kamen, dass gerade noch die erste Instanz in hinnehmbarer Qualität bestritten werden konnte. Meine verfassungsrechtlichen Argumente sind allerdings gegenüber der von den Gerichten bemühten Meinung von einer allgegenwärtigen und umfassenden Gefahr durch die Seuche völlig untergegangen. Wie bewerten Sie diese Rechtsauffassung? Es ist komplett paradox. Sowohl die Behörden als auch die Gerichte stellen die Versammlungsfreiheit auf den Kopf und finden das richtig und gut. Nicht das Grundrecht, sondern eine Verordnung, die steht im Rang noch unter einem Gesetz, soll die Versammlungsfreiheit mit einem generellen Verbot belegen, von dem eine Ausnahme erbeten werden muss. Artikel 8 des Grundgesetzes, GG, garantiert aber ausdrücklich das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis zu versammeln. Bei manchen Gerichtsentscheidungen habe ich den Eindruck gewonnen, dass ohne Gespür für die Wertigkeit mal soeben ein Verfassungsrecht weggefegt worden ist. Das ist es, was ich auch jetzt noch besorgniserregend finde. Mitte April 2020 hat das Verfassungsgericht erfreulicherweise sehr deutlich darauf hingewiesen, dass auf Versammlungen immer noch Artikel 8 GG anzuwenden ist und pauschale Erwägungen der allgemeinen Gesundheitsgefährdung für ein Verbot nicht ausreichend sein können. Frage: Sind diese Vorgaben bei den Demonstrationen zum 1. Mai denn von den Behörden beachtet worden? Der DGB hat den Kampftag der Arbeiterklasse ja auf das häusliche Sofa verbannt. Den Überblick über die ganze Republik habe ich nicht. Aber in Hamburg haben sich die Behörden zum 1. Mai weiter restriktiv verhalten. Es wurden zwar über 40 kleinere Versammlungen mit bis zu 25 Personen zugelassen, aber die einzige angemeldete Demonstration unter dem Motto »Krank ist das System, heraus zum revolutionären 1. Mai«, die mit 250 angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch St. Pauli führen sollte, wurde trotz Zusicherung von Abstand und Mundschutz verboten. Sowohl die Polizei als auch das Verwaltungsgericht entschieden so, als habe es den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts nicht gegeben. Das Mantra des absoluten Vorrangs des Gesundheitsschutzes vor der Versammlungsfreiheit wurde wiederholt. Im Zusammenhang mit Versammlungen der linksgerichteten Szene sei zu vermuten, dass ein Zustrom entgegen den Zahlen der Anmeldungen im oberen dreistelligen Bereich zu erwarten sei. Das Abstandsgebot sei nur im Sinne eines Marsches im Gleichschritt denkbar, was von Linken doch nicht gewollt und auch nicht durchzuhalten sei. Äußere Umstände oder auch Störungen aus dem Zuge heraus könnten dazu führen, dass die Polizei die Demonstration stoppe. Der vor dem Anmelder gezogene Vergleich zum Gedrängel in Supermärkten oder öffentlichen Verkehrsmitteln sei nicht statthaft, weil dort keine erhebliche Kommunikation stattfinde, wie dies auf einer Versammlung der Fall sei. Im Übrigen sei der Anmelder nach Auskunft des Landeskriminalamtes nicht zulässig genug, weil er bei einer zwei Wochen zuvor vor dem Strafjustizgebäude abgehaltenen kleineren Versammlung mit 10 bis 30 Personen die Abstandsregeln nicht durchgängig habe einhalten können. Rechtlich finde ich das alles wenig überzeugend und konträr zu den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Frage: Aber ist es unter dem Gesichtspunkt des Infektions- und Gesundheitsschutzes nicht auch einfach notwendig, große Versammlungen und Demonstrationen zu unterbieten? Antwort: Frau Heinicke, die Situation mit der Pandemie muss ernst genommen werden und sie ist in rechtlicher Hinsicht neu. Das darf jedoch nicht bedeuten, dass Grundrechte unter dem Eindruck der Seuche ihre Bedeutung verlieren. Ihr Gebrauchswert beweist sich, wenn es schwierig wird. Das Grundgesetz ist keine Schönwetterverfassung, die man bei ruppigem Wetter aufweichen darf. Das Grundrecht muss effektiv und tauglich sein. Abwehr und Schutz gegen unverhältnismäßige Eingriffe des Staates zu organisieren, wenn der versucht, über Rechte der Bürgerinnen und Bürger nach Belieben zu verfügen und sie für die Öffentlichkeit unsichtbar und unhörbar zu machen. Der Kampf um Meinungen, um soziale und politische Rechte findet nach wie vor im Betrieb und auf der Straße statt. Ein Verweis auf die Möglichkeiten des Internets zieht nicht, denn das kann man abschalten, Versammlungen, Demonstrationen auf der Straße nicht. Frage: Ist das nicht eine etwas einseitige Sicht? Gibt es nicht auch das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit? Antwort: Das Virus ist da, man kann es nicht wegdefinieren, wie es Verschwörungserfinder derzeit einigermaßen verantwortungslos tun. Das Virus ist hoch ansteckend und es ist gefährlich. Ich bin dafür, es gut und nachhaltig zu bekämpfen. Aber ich bin dagegen, das mit der Vernichtung von Grundrechten zu tun. Es wäre dumm zu vergessen, dass es neben der physischen Gefahr durch Corona die Gefahr von moralischer, sozialer, politischer und ökonomischer Zerstörung gibt, die weitreichendere Folgen haben kann als die Pandemie und vielleicht schon hat. Moment, Manche Linke, wie etwa die Deutsche Kommunistische Partei, DKP, begrüßen die strengen Maßnahmen, die China und andere asiatische Länder im Kampf gegen die Pandemie ergriffen haben, warnen aber vor den vergleichsweise geringen Einschränkungen für die Bevölkerung in der Bundesrepublik. Was wollen sie denn nun? Die Pandemie bekämpfen oder Phantomdebatten über das Versammlungsrecht führen? Antwort: Das ist eine witzige Zuspitzung, die allerdings nicht weiterführt. Ich würde mich freuen, wenn wir darüber streiten könnten, was wir aus der gegenwärtigen Situation lernen. Nicht nur individuell, sondern um Geschichte zu begreifen und es in Zukunft besser zu machen. In meiner sicher nicht zu Ende gedachten Vorstellung war der teilweise Shutdown für niemanden so richtig gut. Er war die Notbremse zur Verhinderung weitreichender und möglicherweise dramatischer Folgen bei einer Ausbreitung der Infektion. Ich möchte wissen, welche Alternativen es gegeben hätte. Mit Interesse habe ich in der Jungen Welt vom 16. April 2020 den Artikel Kommunisten gegen Covid-19 gelesen. Es wurde vom südindischen Unionsstaat Kerala berichtet, der seit 60 Jahren linke Regierungen hat und wo von Anbeginn der Pandemie dank umfangreicher Tests, der Frühermittlung von Infektionsketten, einer effektiven Quarantäne und eines soliden Gesundheitssystems für alle signifikant niedrigere Infektionszahlen als im übrigen Land erreicht worden sein sollen, ohne dass Menschenrechte in Frage gestellt werden mussten. Wenn das so ist, ist es sehr interessant. Der Bericht hat mir klargemacht, dass die Diskussion bei uns viel zu eindimensional verläuft. Dass wir uns das Gezeter über ausbleibendes Wirtschaftswachstum anhören, statt konkret zu benennen, welch grundlegend zerstörerische Wirkung das kapitalistische System Profit nicht nur auf das weitgehend privatisierte Gesundheitssystem, sondern auch auf die anderen Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens hat. Die Debatte darum hat bisher ein wenig von einem Phantom. Und es wäre ein gutes Signal gewesen, wenn der 1. Mai in diesem Jahr nicht auf dem Sofa, sondern auf der Straße stattgefunden hätte. Was wären die Forderungen gewesen? Antwort: Neben der Solidarität mit den rund 500 Streikenden bei Voigt, Turbo in Sonthofen, liegt mir daran, die Plätze und Straßen nicht einem rechten Mob zu überlassen, der unter dem Deckmantel eines angeblichen Widerstands gegen Grundrechtsverletzungen rechtes Gedankengut verbreitet und damit bei nicht wenigen die Sehnsucht nach einem deutsch-völkischen Gemeinschaftserlebnis befriedigt. Weiter gibt es aktuell tiefe Eingriffe in soziale und Arbeiterinnen- und Arbeiterrechte, Kurzarbeit mit nur 60% des Nettoeinkommens, gleichzeitig vereinfachter Einsatz von Leiharbeit, die Zulassung der Ausweitung der Arbeitszeit bis auf zu 12 Stunden und virtuelle Betriebsratssitzungen. Es sind mit heißer Nadel gestrickte Gesetzesänderungen, die, obwohl Provisorien, nicht so leicht wieder wegzukriegen sind, weil Begehrlichkeiten entstanden sind. Die virtuelle Betriebsratssitzung wird in manchen Kreisen bereits als Fortschritt gefeiert. Das halte ich für falsch. Meine Damen und Herren, wer das ganze Interview lesen will, es ist noch sehr, sehr lang. Der Blicke bitte in die junge Welt vom 16.05.2020. Eine Meldung zum Thema Kohleabbau. Datteln. Umweltschützer hatten am Sonntag gegen das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 demonstriert. An zwei Kundgebungen an dem Kraftwerk hätten sich etwa 120 Menschen beteiligt, das sagte eine Polizeisprecherin. Die Kundgebungen seien friedlich verlaufen. Das Steinkohlekraftwerk im nördlichen Ruhrgebiet ist zum Symbol der Auseinandersetzung um die Energiepolitik der Bundesregierung geworden. Kohlegegner wollen die Inbetriebnahme des letzten in der BRD gebauten Steinkohlekraftwerks verhindern. Der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper will es im Sommer endgültig ans Netz bringen. Eine Meldung aus Frankfurt am Main. Es geht um den Schutz für Erntehelfer. Die Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt hat einen besseren Schutz für ausländische Erntehelfer gefordert. Der Schutz der Saisonkräfte vor Covid-19-Infektionen ist nicht sichergestellt, erklärte der stellvertretende Vorsitzende Harald Schaum am Samstag. Die Bundesregierung müsse die bestehenden Regelungen nachbessern. Sie seien unter Zeitdruck entstanden und enthielten schwerwiegende Mängel. Missstände bestünden nicht nur in der Fleischindustrie. Auch in der Landwirtschaft gäbe es gravierende Verstöße gegen Hygienevorschriften, wie etwa die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften. Bleiben wir beim Thema Fleischindustrie. Eine weitere Meldung aus Berlin. Es wird strengere Kontrollen geben. Vor den Beratungen des sogenannten Corona-Kabinetts zur Situation in der Fleischindustrie sind Forderungen nach grundlegenden Änderungen laut geworden. Nordrhein-Westfalens Arbeitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU kündigte gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung am Samstag an, dass mögliche Bußgeld bei Arbeitszeitverstößen von bislang maximal 15.000 Euro auf künftig 30.000 Euro zu erhöhen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD will am Montag Medienberichten zufolge ein weitgehendes Verbot von Werkverträgen für Beschäftigte in Schlachthöfen vorschlagen. Dies war eine Meldung der deutschen Presseagentur dpa. Auf alles hat die Corona-Krise, wie wir wissen, einen Einfluss. Berlin, weniger Abschiebungen. In den ersten drei Monaten dieses Jahres sind mit 4.088 Personen weniger Menschen aus der BRD abgeschoben worden als im Vorjahreszeitraum. Das geht einem Bericht der Neuen Osnabrücker Zeitung vom Sonntag zufolge aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Ulla Jelpe von Die Linke hervor. Von Januar bis März 2020 waren es demnach 5.613 Abschiebungen. Wegen der Corona-Epidemie seien fast alle Sammelabschiebungen abgesagt worden. Jelpe forderte einen generellen Abschiebestopp. Lockerungen der Pandemie-Maßnahmen dürften nicht dazu führen, dass die Abschiebungsmaschinerie wieder anläuft. Thema Krieg, deutsche Waffen, deutsches Geld. Wieder dabei in aller Welt. Berlin, die Bundesregierung hat in den vergangenen vier Monaten Rüstungsexporte im Wert von 331 Millionen Euro an Staaten genehmigt, denen Unterstützung von Kriegsparteien in Libyen vorgeworfen wird. Zwischen dem 20. Januar und dem 3. Mai wurde allein für Ägypten die Ausfuhr von Kriegswaffen und anderen Rüstungsgütern im Wert von 308,2 Millionen Euro genehmigt. Ebenso Waffenexporte für 15,1 Millionen Euro an die Türkei und für 7,7 Millionen Euro an die Vereinigten Arabischen Emirate. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Abgeordneten Sevin Dagdelen von Die Linke hervor, wie dpa am Sonntag berichtete. Eine Trauermeldung aus Madrid. Der frühere Vorsitzende der Kommunistischen Partei Spaniens, PCE, und ehemaliger Koordinator der Vereinigten Linken Izquierda Unida, Julio Anguita, ist am Samstag im Alter von 78 Jahren verstorben. Er erlag im Reina Sofia Krankenhaus in Córdoba den Folgen eines Herzinfarkts, den er am 9. Mai erlitten hatte. Er war 1972 in die PCE eingetreten und wurde 1979 erstmal zum Bürgermeister von Córdoba gewählt. Im Jahr 1988 trat er den Posten als Generalsekretär der PCE an und wurde ein Jahr später zum Generalkoordinator der Izquierda Unida ernannt. Aus gesundheitlichen Gründen trat er 1998 von seinem Amt als Vorsitzender der PCE zurück. Wir hatten vorhin über Brasilien berichtet, wie Bolsonaro da vorgeht, kommen wir nun ins Amiland zu Trump. Der feuert erneut Spitzenbeamte. Washington, US-Präsident Donald Trump hat einen internen Ermittler des Außenministeriums gefeuert, der laut Opposition eine Untersuchung gegen Ressortchef Michael Pompeo gestartet hatte. Das State Department bestätigte die Entlassung von Generalinspekteur Steve Linick. Nach Angaben der Demokraten hatte Linick untersucht, ob Pompeo einen Beamten mit der Erledigung privater Dinge beauftragt hatte. Dass der Ermittler während einer laufenden Untersuchung gefeuert wurde, deutet darauf hin, dass es sich um eine unrechtmäßige Vergeltungsmaßnahme handele, erklärte der demokratische Vorsitzende des Ausschusses im Repräsentantenhaus, Elliot Engel. Werfen wir einen Blick in die Tageszeitung Taz vom heutigen Montag. Spaniens Linke trauert, heißt es da an einer Stelle. Am Samstag verstarb Julio Anguita, eine Woche nach einem Herzinfarkt. Der 78-Jährige hat die spanische Linke jenseits der Sozialdemokratie in den letzten Jahrzehnten geprägt wie kein anderer. Nun folgt ein sehr langer Artikel mit der Lebensbeschreibung der Biografie von Julio Anguita und einigen Kommentaren. Anguita redete viel von den zwei Ufern, heißt es an einer Stelle. An einem verortete er die sozialistische PSOE und die konservative Partido Popular PP, für ihn zwei Seiten einer Medaille, am anderen die einzige Alternative, seine Izquierda Unida. Und er hatte damit Erfolg. Izquierda Unida wuchs ständig und erzielte 1996 2,5 Millionen Stimmen und 21 Abgeordnete. Angitta, der 1993 mitten im Wahlkampf einen ersten Herzinfarkt erlitt, weigerte sich, den Juniorpartner für den mittlerweile ohne Mehrheit regierenden González abzugeben. Er träumte davon, die PSOE bei den Wahlen zu überholen. Soweit sollte es nicht kommen. Anfang 2000, nach erneuten Herzproblemen, zog sich Angitta aus Parlament und Parteipolitik zurück. 2003 traf den Vater zweier Kinder ein besonders harter persönlicher Schlag. Sein Sohn Julio, der als eingebetteter Journalist mit der US-Armee in Bagdad war, wurde von einer Rakete der irakischen Armee getötet. Angitta erfuhr davon auf einer Diskussionsveranstaltung, nahm das Mikrofon und erklärte: Verflucht seien die Kriege und das Gesindel, das sie macht. Wenige Monate nach Entstehung der Empörtenbewegung im Mai 2011 gründete Angitta die Bürgerfront Wir sind die Mehrheit. Dank Korruption und Austeritätspolitik war die These der zwei Ufer in der Mitte der spanischen Gesellschaft angekommen. PP-PSOE tauften die Empörten das Zwei-Parteien-System. Der Kalif, wie man ihn nannte, hatte einmal mehr den richtigen politischen Riecher. Kurz darauf entstand Podemos. Die Sozialisten, die einen beachtlichen Teil ihrer Wähler an die Linksalternativen verlieren sollten, erneuerten sich in einem schmerzhaften Prozess. Jetzt regieren beide Parteien gemeinsam, PSOE und Podemos. Spaniens Linke trauert um Julio Angitta. Wir sind alle krank vor Angst. Während Experten noch darüber streiten, ob es denn nun eine zweite Corona-Welle geben wird oder nicht. Die Mehrheit der Wissenschaftler geht davon aus, die berühmte zweite Welle kommt, wird nicht kommen. Das ist ein Hirngespinst. Ist eines ganz sicher, die zweite Welle kommt und die heißt nicht Corona. Stattdessen werden die Maßnahmen Todesopfer fordern, Kollateralschäden der Krisenbekämpfung. Schon seit Wochen warnen Ärzte vor den Folgen für unsere Gesundheit. Mehr Herzinfarkte, mehr Schlaganfälle, zu spät behandelte Krebserkrankungen. Diese brisante AOK-Statistik liefert den Beweis. Deutschland ist krank vor Angst. Paradox: Bis zu 50% weniger Patienten mit schweren Herzerkrankungen verzeichnet die Statistik. Aber nicht etwa, weil es die nicht gibt, sondern weil sie momentan nicht behandelt werden. Die Menschen gehen vor lauter Angst nicht mehr zum Arzt. Ihre teils lebensbedrohlichen Erkrankungen werden nicht erkannt, lebensrettende Therapien verschoben und Ärzte klagen über leere Praxen. Hier muss eine dringende politische Botschaft her. Nicht zum Arzt zu gehen ist tödlich. Der Arztbesuch ist sicher. Die Regierung muss aufwachen, sonst sterben in Deutschland bald Menschen wegen Corona und nicht an Corona. Queridas y queridos oyentes de Contrabanda FM, Niemandsland. También en estos tiempos de la gran crisis del coronavirus, nuestra radio va a emitir respetando las nuevas reglas y normas que exige la situación. Os ofreceremos, en este extraño tiempo también, información veraz y crítica sobre las cosas que pasan en el mundo y en la ciudad de Barcelona. Veraz en la medida posible dentro del caos. Niemandsland, 91.4 de la FM, en Barcelona. Kontrabanda. Wie immer an dieser Stelle die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Bundesverfassungsgericht gibt Klage gegen BND-Gesetz statt. Nach Ansicht der Richter verstößt die derzeitige anlasslose Massenüberwachung von E-Mails und Telefonaten durch den Bundesnachrichtendienst im Ausland gegen Grundrechte. Das BND-Gesetz muss daher bis Ende 2021 überarbeitet werden. Geklagt hatten Bürgerrechtler und Journalisten. Beratungen der EU-Finanzminister über Strategien im Kampf gegen Corona-Wirtschaftskrise. Dabei ging es auch um den 500 Milliarden Euro umfassenden Wiederaufbaufonds, den Deutschland und Frankreich vorgeschlagen haben. Noch gibt es keine Einigkeit über diesen Fonds, der nicht rückzahlbare Zuschüsse aus dem EU-Haushalt vorsieht. Klöckner für härtere Strafen bei Verstößen in der Fleischindustrie. Den Unternehmen sollte eine verbindliche Verantwortung für die Arbeitskräfte auferlegt werden, sagte die Bundeslandwirtschaftsministerin der Rheinischen Post. Dabei geht es um den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Das Bundeskabinett entscheidet morgen über ein Maßnahmenpaket. Robert-Koch-Institut startet Corona-Studie. In den kommenden Monaten sollen 8000 Menschen in 4 besonders von der Pandemie betroffenen Gemeinden befragt und getestet werden. So soll herausgefunden werden, bei wie vielen Menschen sich Antikörper gebildet haben und welche Menschen besonders häufig betroffen sind. Artenvielfalt, vor allem in Agrarlandschaften, bedroht. Das geht aus dem Naturschutzbericht von Bundesumweltministerin Schulze hervor. Demnach sind vor allem Schmetterlinge und andere Insektenarten in den Agrargebieten stark gefährdet. Die Ministerin plant deshalb ein Insektenschutzgesetz. Einige Tierarten hätten sich hingegen etwas erholt. Beispielsweise gäbe es wieder mehr Vögel. Das Wetter morgen meist freundlich mit einem Wechsel von Sonne und Wolken. In der Mitte und am Alpenrand einzelne Schauer, 14 bis 26 Grad. Barcelona Nachrichten im Niemandsland. Noticias de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona Nachrichten vom heutigen Montag, dem 18. Mai 2020. Desconfinamiento in Phasen. Barcelona, wie alle anderen Städte in diesem Land, bereitet sich auf die Öffnung der Ausgangssperre vor, vorsichtig, schrittweise, aber unaufhaltsam, voller verhaltenem Optimismus und auch mit einer 2 Monate lang angestauten Wut und dem Frust der Hilflosigkeit angesichts der heimtückischen Seuche Coronavirus. Es wird, und das wissen oder ahnen wir alle, noch lange ein Leben unter dem Damoklesschwert der Seuche geben. Maskenpflicht, Einschränkungen, Verbote, etwa von Massenveranstaltungen, vielleicht sogar eine Impfpflicht, wer weiß. Und viel Angst wird bleiben, die Angst, sich anzustecken, zu erkranken und einen qualvollen Tod zu sterben. Jedenfalls öffnen immer mehr Läden, Bars, Kneipen, Restaurants. Beim Gehen durch die Stadt zum Radio sehe ich Geschäftigkeit. Ladenbesitzer richten alles für den Thekenverkauf und die Abstandsregeln her. Tischabstände werden vermessen und mit gelben Klebestreifen am Boden markiert. Man spürt förmlich die erboste Lust, endlich wieder sein altes verdammtes Handwerk und sein altes verdammtes Leben zurückzubekommen, wieder arbeiten zu können, ja, zu dürfen, seinen Laden wieder aufmachen zu dürfen. Der Zeitungshändler vor der Kathedrale hat wieder geöffnet. Ich kaufe El País und den Spiegel. »Ich habe Glück«, sagt er. Ich hatte ein kleines Polster und kann jetzt weitermachen, aber viele Kioske, die ja eh schon um ihre Existenz gekämpft haben, werden nun nicht mehr öffnen. In der Hinsicht wird es eine Verarmung geben. Terrorismus. Ein am vergangenen Mittwoch wegen islamistischem Terrorverdacht verhafteter Mann soll gegenüber der Polizei Mossos de Squadra angegeben haben, dass er sich nach seiner Entlassung wegen der Coronavirus-Krise entschlossen hätte, Rache an den Ungläubigen der westlichen Gesellschaft zu nehmen. Der Mann habe sich in Rekordzeit radikalisiert, so die Polizei. Er hatte spektakuläre Attentate geplant. Der 34-jährige Islamist lebte seit 12 Jahren hier in Spanien und wohnt in der Ciudad Bella in einem Zimmer. FBI und auch der marokkanische Geheimdienst DGSI hatten den Mann schon seit einiger Zeit auf ihrem Terror-Alarm-Radarschirm. Du musst raus und töten, ein Messer reicht, soll ein Daesh-Boss ihm aus Syrien befohlen haben. Arme in Barcelona stärker gefährdet als Reiche. Einer aktuellen Studie der Universidad Autónoma de Barcelona, der UAP, Autonome Universität von Barcelona, zufolge nutzten die Bewohner aller ärmeren Stadtviertel 3-mal mehr den öffentlichen Nahverkehr als die Bewohner der begüterten Stadtviertel. Damit sind sie der Gefahr, sich anzustecken, stärker ausgesetzt als die reichen Leute. Das Risiko, in U-Bahnen, Bussen und Nahverkehrszügen das Coronavirus einzufangen, ist nicht unbeträchtlich. Ein Grund dafür, dass die Gefahr für die reichen Leute nicht so groß ist, so die UAB, sei der stärkere Individualverkehr der besser gestellten Klasse in der Oberstadt, wo viele ein Auto besitzen bzw. sich ein Auto leisten können. Klar, es macht einen großen Unterschied aus, ob man alleine im Auto sitzt oder ob man zusammen mit Dutzenden oder gar Hunderten Menschen, von denen einige husten und schniefen, in einer vollgestopften U-Bahn steht oder sitzt, auch wenn man noch so viel 2 Meter Abstände halten muss. Nach Stadtvierteln ergibt sich folgendes Bild. Die meiste Nahverkehrsnutzung findet statt in Besos San Adrià, Hospitalet, Nou Barris, San Andreu und Sants Montjuïc. Besser gestellt sind Sarria, San Gervasi, Les Corts, San Cugat und verschiedene andere. Dem Einzelhandel in Barcelona. 90% der von Chinesen betriebenen Geschäfte hier in der Stadt Barcelona sind immer noch geschlossen. Die chinesischen Mitbürgerinnen und Mitbürger waren die allerersten, die sich selber eine Ausgangssperre verhängten, noch bevor die Regierung den Alarmzustand erklärt hatte. 2 Wochen vorher ließen die Alles-Billig-Geschäfte mit Waren aus China und die China-Restaurants und die Bazare die Schotten bzw. Jalousien aus Stahl herab. 2 Monate später harren sie trotz Lockerungen immer noch in ihren Wohnungen aus. Die Angst, sich zu infizieren, ist allzu groß. Der Präsident des chinesischen Händlerverbandes Barcelona, Herr Lam Chuenping, schätzt die Zahl auf 90%. In Barcelona leben 50.000 Bürgerinnen und Bürger chinesischer Herkunft. Eine Umfrage von der Tageszeitung El Periódico de Catalunya vom 12.05. Die Frage lautete: Haben die autonomen Regierungen Recht, die Regierung wegen ihrer Kontrolle der Ausgangsbeschränkungen zu kritisieren? Nur 28,1% sagen hier ja, sie. Während die große Mehrheit von 71,9% meint nein, no. Thema: Alle gegen Ada Colau. So gut wie alle im Rathaus bzw. Stadtrat vertretenen Parteien der Opposition blieben vergangene Woche bei ihrer Kritik an der Bürgermeisterin Ada Colau wegen des von dieser abgesagten Dachkonzerts, das angeblich hätte 200.000 Euro kosten sollen. Colau hatte aufgrund des Drucks, besonders aus Independentismo-Kreisen, das Konzert abgesagt und eine Erklärung dazu herausgegeben. Nun aber wollen Junts per Cat, ERC, CUP, PP dazu noch ein persönliches Erscheinen und weitere Erklärungen der Bürgermeisterin zu der Angelegenheit haben. 500.000 hätte das Konzert eigentlich kosten sollen. Colau habe gelogen und so weiter und so weiter. Das alles wird ihr vorgeworfen. Man hat den Eindruck, dass aus Ermangelung anderer Themen diese Herrschaften auf der ganzen Sache endlos herumreiten wollen. Ja, alle gegen Colau. Umfrageergebnis 2. El Periódico de Catalunya vom 13.05. hat gefragt: Bereitet ein mögliches Wiederausbrechen der Pandemie Ihnen jetzt große Sorgen? Ja, sie meinten 88,3%, nein, no, meinten nur 11,7%. Wahlen in Katalonien. Präsident Quim Torra erklärte am Mittwoch vergangener Woche über seine Sprecherin Meritxell Budó, dass er keinen Wahltermin in nächster Zeit verkünden würde. Hatte Torra noch zu Beginn des Jahres im Januar Wahlen zum katalanischen Parlament angekündigt, so ist davon jetzt keine Rede mehr. Der Termin ist auf unbestimmte Zeit vertagt worden. Aus Quellen der Linkskatalanisten ERC verlautet, dass Torras Partei Junts per Cat in einem Umfragetief liege und kein Interesse habe, Neuwahlen zu verkünden. Das von den Rechtskatalanisten jahrzehntelang privatisierte und kaputtgesparte Gesundheitssystem, die katastrophalen Zustände und die hohe Todesrate in Kataloniens Altersheimen haben das Vertrauen vieler Katalanen in Junts per Cat erschüttert. Gerade vor 2 Tagen war die Conselleria de Salut Kataloniens unter Quim Torra gezwungen, 11 Altersheimen bzw. deren Verwaltungsgesellschaft die Lizenzen zu entziehen. In den von der Heuschrecke Eulen betriebenen Heimen herrschten katastrophale Zustände. Allein im Altersheim von Mossèn Vidal i Aunós mit 112 Heimplätzen sind 21 alte Menschen in kürzester Zeit am Coronavirus gestorben. 90% der alten Menschen in diesem Heim haben sich mit Covid-19 infiziert. Es herrschen dort, wie gesagt, katastrophale hygienische und soziale Zustände, Schmutz, schlechtes Essen und sogar Fälle von Misshandlungen und sexuellem Missbrauch an alten Menschen werden Eulens Altersheimen vorgeworfen und wurden natürlich in Eulen Altersheimen registriert. Alles das unter der theoretischen Aufsicht der Generalitat, die vor Jahren viele der Heime an Finanzinvestoren verhökert hat. Ne, Willi, Jetzt muss ich die, ich glaube bestimmt zum 10. Mal, wieder in deiner Grabesruhe stören. Ich muss dir erzählen. Ich muss dir erzählen, wie sich die Welt mit einem Schlag verändert hat. Die ganze Welt. Du kannst dir nicht vorstellen, was hier gerade los ist. Die Welt ist von einem Virus befallen und alles, was bisher gültig war, ist auf den Kopf gestellt. Um uns gegenseitig zu schützen, haben wir seit Wochen Konzerte, Partys, Versammlungen abgesagt. Wir haben aus Solidarität und Verantwortungsgefühl für alle Menschen weltweit gehandelt. Und als alter Anarcho muss ich dir sagen, meine persönliche Freiheit möchte ich mir selbst beschneiden und nicht von einem Herrn Söder oder Kurz oder Macron beschneiden lassen, die ich nie in meinem Leben gewählt hätte. Pfeifen wir doch auf das Patriarchat. Es muss nicht immer Party sein im Leben, Willi. Und gerade du verstehst es sicher. Hast du doch dein Leben riskiert, um Faschisten deine Meinung zu sagen. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik sind die Grundrechte so umfassend und so radikal eingeschränkt worden. Und was mir besonders Angst macht, mein Freund, ist, dass es zum Beispiel nie eine Diskussion gegeben hat über Alternativen zur Aussetzung der Grundrechte, wie es Heribert Brandl zu Recht schreibt. Und gerade all diesen Politik-Machos, die sich derzeit so als Überväter aufspielen weltweit, traue ich jederzeit zu, dass sie diesen Zustand der Angst und Einschränkung nur allzu gern behalten wollen. Diesen Zustand eines Staates, in dem Demonstrationen verboten sind und Kultur in den tiefsten Schubladen der Bürokratie verschwindet. Wir müssen aufpassen, Billy. Höllisch aufpassen. Gestern! Uns die Freiheit erschwungen und heilt und heilt und heilt und heilt. Aber vielleicht bin ich ja jetzt trotzdem meinem Traum von einer herrschaftsfreien, liebevollen und solidarischen Welt näher als jemals zuvor. Meinem Traum von einer Gesellschaft ohne Ausbeuter und neoliberale Profiteure, ohne Waffenhändler und ohne Faschisten, Rassisten und Kriegstreiber. Vielleicht erkennen erst jetzt viele Menschen diese neoliberale Diktatur, der sie jahrzehntelang aufgesessen sind. Unsere ach so fürsorglichen Politiker haben über Jahrzehnte die Gesundheitssysteme zum Zweck maximaler Profite kaputt privatisiert und vor allem haben sie keinen Plan zum Schutz aller Menschen für eine solche Krise vorbereitet. Vielleicht einfach, weil sie daran nichts verdient hätten. Statt nach einem starken Führer zu schreien, sollten wir uns selbst an die Hand nehmen und aufpassen, dass wir nicht denen, die sich jetzt als Herren über jedes Gesetz aufspielen, in Zukunft vertrauen. Für viele Herrschenden ist das doch, was zurzeit passiert, eben auch eine perfekte Übung für den dauerhaften Ausnahmezustand oder gar den Weg in eine Diktatur. Wir haben unsere Erde aus reiner Profitgier kaputt gewirtschaftet und merken gerade, wie sie wieder etwas atmen kann. In Venedig schwimmen wieder Fische, ohne Kreuzfahrtschiffe und Partybomber. In den Großstädten kann man wieder etwas Luft holen. Ja, vielleicht spüren jetzt viele von denen, die sich noch vor nicht allzu langer Zeit über Greta lustig gemacht haben, wie recht diese großartige junge Frau hat. Vielleicht lernen wir jetzt mal diese so überlebenswichtige Solidarität von unten. Wir müssen wieder wagen zu träumen, radikal zu träumen und mutig. Und du weißt es, mein Freund, ich habe mich nie geschämt dafür, ein Träumer, ein Spinner zu sein und als Utopist verlacht zu werden. Und was ich mir erträume, ist mehr als eine Revolution. Es ist die totale Umwälzung der Werte unserer wertlosen Gesellschaft. Es sind Menschen, die miteinander suchen, hoffen, sündigen, verzeihen. Menschen, die sich anlächeln, statt sich im Wettbewerb um den besseren Job fast umzubringen. Ich will in keiner Gesellschaft leben, in der all jene am miesesten entlohnt werden, die die wirklich wichtige Arbeit verrichten. Krankenpflegerinnen, Hospizarbeiterinnen, Müllarbeiterinnen und ach so viele mehr. Und wo die unwichtigsten Berufe am besten bezahlt werden. Und ich denke, ihr wisst, welche ich meine. Und vielleicht verstehen jetzt viele Menschen in dieser Krise, dass die Güter und Ressourcen dieser Welt allen gehören sollen. Bildung, Gesundheit, Wohnung, sauberes Essen, sauberes Wasser. Wie konnten wir jemals zulassen, dass Luft, Erde, Wasser oder der genetische Code von Pflanzen und Tieren zu Privateigentum gemacht wurden und werden? Jetzt ist doch die beste Gelegenheit, über Enteignung zu sprechen, Willi. Und ganz konkret, wir sollten endlich die Türen der jetzt ohnehin nutzlos leerstehenden Luxushotels in München und Berlin und überall öffnen für die schutzsuchenden Menschen aus den Kriegsgebieten dieser Welt. Für die Schutzsuchenden aus Syrien, aus Kurdistan, aus Afghanistan, Somalia und Irak. Für die Geflüchteten aus den menschenunwürdigen Lagern an den EU-Außengrenzen wie in Moria auf Lesbos oder den Folterlagern in Libyen, die jetzt besonders schutzlos diesem Virus ausgeliefert sind. Im Bayerischen Hof in München treffen sich jedes Jahr die Kriegsstrategen der NATO und die Rüstungsmanager von Rheinmetall und Heckler und Koch. Was wäre das doch für ein großes Fest des Friedens und der Liebe, wenn in diesem Hotel die traumatisierten Kinder und Familien, die vor den Waffen und Kriegen dieser Männer des Todes fliehen mussten, in Frieden leben könnten. Jetzt ist es an der Zeit, den Stopp aller Rüstungsproduktionen und Rüstungsexporte zu fordern. Und es ist Zeit für einen Waffenstillstand weltweit. Ein Waffenstillstand, der vielleicht den Menschen zeigen würde, dass Frieden sehr viel erstrebenswerter ist. Jetzt ist es an der Zeit, auf die wunderbare Hannah Arendt zu hören. Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen. Gehorsam kann nie eine Rechtfertigung sein für das eigene Handeln oder Nichthandeln. Wir sollten weltweit Schulen des Ungehorsams gründen, Willi. Und jetzt ist es an der Zeit, über die Utopie zu sprechen einer herrschaftsfreien Welt, wo der Menschen miteinander unser Sein zusammenhält. Jetzt können wir erkennen, dass wir alle Wesen einer Gemeinschaft sind und nicht gemeine Wesen, zu denen uns der Neoliberalismus immer erziehen wollte. Und wir müssen jetzt und sofort unsere Stimme erheben für die Schutzsuchenden, für die Geflüchteten, Gefangenen, Obdachlosen. Vielleicht kommen wir jetzt alle der Erkenntnis näher, dass wir alle eins sind. Wie ich es seit vielen Jahren immer wieder singe. Es ließ mich erkennen, wir sind nicht zu trennen. Woher wir auch stammen. Wir sind eins und zusammen. Wie hast du das gesagt, Willi, damals, vor über einem halben Jahrhundert? Freiheit. Das heißt, keine Angst haben vor nichts und niemands. Gestern haben sie den Willi erschwungen. Aber heut, aber heut, aber heut. Aber halt, halt mal zusammen. Gestern haben sie einen Willi geschwungen. Und ab heut, ab heut, ab heut, ab heut, halt mal zusammen. Die Niemandsland Kinoecke am heutigen Montag, dem 18. Mai 2020. Für alle, die es hammerhart mögen und auch gleichzeitig eine ordentliche Dosis Zeitgeschichte genießen wollen, habe ich einen Krimi, der ja dreht einem streckenweise auch den Magen um. Papier ist Alex. Ayuda tu madre, está muy cansada. Ay, ¿cuándo comemos? Está preparando mamá. Es geht um einen argentinischen Film, der heißt El Clan, der Clan. Es ist ein ruhiger Abend. Alex, gespielt von Peter Lanzani, sitzt mit seiner Verlobten auf dem Sofa und wartet auf die Heimkehr seiner Familie. Der Braten ist auch schon fertig, im Hintergrund spielt Musik. Plötzlich wird die Tür eingetreten, eine Horde Polizisten betritt das Haus, Waffen im Anschlag. Alejandro wird in den Keller geführt. Das Licht flackert, die Polizisten schreien. Die Musik wird immer lauter. Als sie endlich aus ist, hört man das Wimmern einer Frau. Sie ist in einem Verschlag im Keller in Ketten. Das ist das Ende des berühmt-berüchtigten Puccio-Clans und der Anfang des Filmes, der in erratischen Bildern und Sprüngen die Geschichte des Familienclans erzählt. Tu libertà o tu condena dependen de mí. Si caigo yo, Alejandro, caemos todos. Das spanische Fernsehen RTBE hat den Film im Rahmen einer Kulturaktion als Angebot ins Netz gestellt für einige Tage und da habe ich ihn mir angesehen. Ebenfalls ist der Film auf YouTube zu sehen in verschiedenen Sprachversionen. ¿Qué te puedo ayudar? In Argentinien spielte der Clan sofort einen Besucherrekord ein. Kein Film in diesem Land wurde bisher in so schneller Zeit von so vielen Leuten gesehen. Der Film, das muss ich vorausschicken, ist schon 5 Jahre alt. Er stammt aus dem Jahr 2015. Gut, warum ist das so? Das mag daran liegen, dass die Puccios ein Faszinosum, ja quasi Argentiniens Familienfrankenstein sind, die noch heute durch Presse- und Boulevardzeitungen gehen. Umso schwieriger ist es, sich bei diesem Film nicht dem Hype, der Morbidität und der Überzeichnung hinzugeben. Es ist dem Regisseur, Produzenten und Drehbuchschreiber Pablo Trapero zu verdanken, dass der Film nicht auf Boulevardniveau gerutscht ist, sondern einen sehr ernsten und differenzierten Blick auf die Familie wirft. Sogar die Überlebenden und Opfer haben den Film in Gänze gut geheißen. Worum geht's? Der Glenn beginnt im Jahr 1983. Archimedes Puccio, gespielt von Guillermo Francella, ist ein Mann mittleren Alters mit strahlend blauen Augen, weißem Haar und einem Gesicht, das freundlich aussieht, es aber nie wirklich ist. Seine Ehefrau, eine Lehrerin, und er haben 5 Kinder, 3 Söhne und 2 Töchter. Archimedes arbeitet für die Militärregierung, die bekannt dafür ist, Menschen verschwinden zu lassen. Archimedes kidnappt Menschen. Er hält sie in seinem Haus gefangen, verlangt Lösegeld von den Familien und erschießt die Opfer danach trotzdem. Seinen Sohn Alex, ein erfolgreicher und beliebter Rugby-Spieler, zwingt er dazu, ihm zu helfen. Der Junge muss potenzielle Opfer ausfindig machen, bei den Entführungen mitmachen und die Koffer mit dem Geld einkassieren. Dafür bekommt er etwas Geld und viel wichtiger Anerkennung von dem stets kühlen Vater. Und genau das braucht der Junge. Er sehnt sich nach der väterlichen Nähe, mit der Archimedes ihn wiederum kontrollieren kann. Auch der Rest der Familie steht unter dem väterlichen Pantoffel. Und wenn allabendlich die Hilfeschreie und das Jammern der Opfer durch die Wohnung klingen, versuchen die einzelnen Familienmitglieder allesamt mehr oder weniger eine Art Stockholm-Syndrom erlegen, sie zu ignorieren und zu rationalisieren. Wahrhaftig, diese Geschichte ist so eigenartig, dass man kaum glauben mag, dass sie wirklich passiert ist. Der Glenn weiß um dieses Phänomen und arbeitet sich durch die vielen Schichten hindurch, nicht auf der Suche nach der ultimativen Wahrheit, aber nach einer tieferen Einsicht. Dabei springt der Film immer wieder in Zeitebenen herum und teilt seine Sicht zwischen Vater und Sohn auf. Das kann mitunter konfus wirken, es ist aber auch ein gutes Stilmittel, die erratischen, schizophrenen und komplexen Ereignisse zu zeigen. Adriana. ¿Qué? En un rato está la comida. So, mehr will ich dazu nicht sagen. Produktionsland Argentinien, Produktionsjahr 2015 und, wie gesagt, der Regisseur Pablo Trapero. La empresaria Nélida Bollini de Prado fue rescatada del sótano de la casa, acondicionado para... Der Film El Clan ist auf YouTube zu sehen und ich kann ihn nur empfehlen. Man muss allerdings des argentinischen Spanisch mächtig sein. Und für unsere deutschen Kinofans gibt es natürlich auch eine deutsche Fassung. Viel Spaß beim Schauen und viel Grusel. Muy bien, hijo. Muy bien. Danke vielmals fürs Zuhören. Das war's für heute. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen eine gesunde und erfolgreiche und wunderschöne Woche. Bald wird es wieder aufwärts gehen. Seien wir optimistisch. Erwarten wir das Beste, aber bereiten wir uns auf das Schlimmste vor. In diesem Sinne, Agur, Adeo, Goodbye, bis nächste Woche. Und vergessen Sie nicht, die heutige Sendung wird die nächsten Tage im Podcast zu finden sein unter www.niemandsland.contrabanda.org und www.niemandslandradio.blogspot.com. Tschüss!